Es ist eine böse Zeit. Das Lachen ist teuer geworden. Stirnrunzeln und Seufzen gar wohlfeil. Weit hinten in der Türkei schlagen die Völker aufeinander. Aber wer mag's prophezeien, wann der Krieg mit gewappneter Faust dröhnend an die Pforten unseres eigenen Volkes pochen wird? Es ist niemand, so hoch oder niedrig ihn das Leben gestellt habe, der sagen kann, welch ein Schicksal ihm die nächste Stunde bringen wird. Denn es steht kein Glück so fest, dass es nicht von einem Windhauch umgestürzt werden könnte. Ein Kinderkopf drückt sich drüben im Hause gegen die Scheibe und der Lampenschein dahinter wirft den runden Schatten hinab in die Gasse. Jetzt ist die Zeit für einen Märchenerzähler, für einen Dichter. Ein Bilderbuch der Sperlingsgasse. Eine Chronik der Sperlingsgasse. Ich bin alt und in den Jahren, wo die Erinnerung an die Stelle der Hoffnung tritt. Ja? Guten Abend. Guten Abend. Verzeihen Sie die Störung, Herr Wacholder. Sie kennen mich? Wir sind Nachbarn. Freilich erst seit vorgestern, da ich drüben auf Nummer 11 eingezogen bin. In die nämliche Stube, wo auch Sie einmal gehaust haben, wie mir Madame Pimpernel, die Wirtin, versicherte. Gestatten Sie? Ulrich Strobel. Karikaturenzeichner. Ich hörte, dass Ihr Ansehen bei den hiesigen illustrierten Blättern kein geringes ist. Und Sie würden mich Ihnen sehr verbinden, wenn Sie bei den Herren Redakteuren ein Wort für mich einlegten. Ich brauche für den Winter eine Anstellung. Im Sommer bummel ich draußen in der Welt herum. Übrigens bin ich ein Freund des Dr. Heinrich Wimmer zu München, der auch Ihr Freund ist. Gestatten Sie, dass ich das Konterfei des vortrefflichen Literaten auf die Innenseite dieses Foliantendeckels werfe? Nun, erkennen Sie ihn wieder? Tja, das ist er, wie er leibt und lebt. Und Sie, Herr Strobel, sind ein ganz prächtiger Künstler, für den ich mich gerne verwenden will, wenn auch mein Renommee bei den Redaktionen bescheidener ist, als Sie anzunehmen scheinen. Aber bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ich hoffe, dass wir gute Nachbarn den Winter hindurch sein werden. Sie sehen gerne aus dem Fenster. Eine Eigentümlichkeit von Leuten, mit welchen sich's auf die eine oder andere Weise leicht auskommen lässt. Was mich betrifft, so bin ich von frühester Jugend an mit der unwiderstehlichen Neigung behaftet, mein Leben auf dem Rücken im Grase liegen zuzubringen und im Stehen und Gehen die Hände in die Hosentaschen zu stecken. Erst wenn die Herbststürme wehen, zieht es mich in die großen Städte. Wenn die Abende länger werden, verkrieche ich mich gern in die innersten Winkel der älteren Stadtteile. Ich behaupte, ein angehender Dichter oder Maler, ein Musiker, das ist freilich eine andere Sache, dürfe nirgendwo sonst leben, denn in einer solchen Gasse, in solchen Häusern, hoch unterm Dach. Was halten Sie davon? Ich stimme bei, Herr Strobel. Nehmen Sie ein Gläschen Kirschwasser. Danke. Eine Chronik der Sperlingsgasse. Ein Traum- und Erinnerungsbuch. Ich liebe diese älteren Stadtteile mit ihren engen, krummen, dunklen Gassen, in welche der Sonnenschein nur verstohlen hineinzublicken wagt. Ich liebe sie mit ihren Giebelhäusern und wundersamen Dachtraufen, mit ihren alten Kartaunen, welche man als Prellsteine an die Ecken gesetzt hat. Ich liebe diesen Mittelpunkt einer vergangenen Zeit. Selbst die Bewohner des älteren Stadtteils scheinen noch ein originelleres, sonderbareres Völkchen zu sein als die Leute der modernen Viertel. Hier in diesen winkligen Gassen wohnt das Volk des Leichtsinns dicht neben dem der Arbeit und des Ernstes. Und der zusammengedrängtere Verkehr reibt die Menschen in tolleren, ergötzlicheren Szenen aneinander als in den vornehmeren, aber auch öderen Straßen. Hier gibt es noch die alten Patrizierhäuser. Hier sind die dunklen, verrauchten Comptoire der alten, gewichtigen Handelsfirmen. Hier ist das wahre Reich der Keller und Dachwohnungen. Die Sperlingsgasse ist ein kurzer, enger Durchgang, welcher die Kronenstraße mit einem Ufer des Flusses verknüpft, der in vielen Armen und Kanälen die große Stadt durchwindet. Sie ist bevölkert und lebendig genug, einen mit nervösem Kopfweh behafteten wahnsinnig zu machen und ihn im Irrenhause enden zu lassen. Mir aber ist sie seit vielen Jahren eine unschätzbare Bühne des Weltlebens, wo Krieg und Friede, Elend und Glück, Hunger und Überfluss, alle Antinomien des Daseins sich widerspiegeln. Die Nacht produziert wundersame Beleuchtung aus Mondenschein und Lampenlicht, das Klirren und Ächzen der verrosteten Wetterfahnen, das Klappern des Windes mit den Dachziegeln, das Weinen der Kinder, Miauen der Katzen. Die Chronik der Sperlingsgasse. Ich, der Greis der zweiten Kindheit nahe, will von einem Kinde erzählen, dessen Leben durch das meinige ging wie ein Sonnenstrahl, den an einem Regentage Wind und Wolken jagen, der im Vorübergleiten Blumen und Steine küsst, und im selben Augenblick das glückliche Gesicht der Mutter über der Wiege streifen kann und die bleichen Züge eines Sterbenden. O cara, cara Maria, vale. Vale, cara Maria, cara, cara Maria, vale. Ein berühmter Dichter setzte dies auf den Grabstein einer geliebten Abgeschiedenen. Er hatte treffliche, erschütternde Lieder gesungen. Hier wusste er nichts als diese drei Worte, herzzerreißend wiederkehrend. An einem ebenso trüben Abend im Spätherbst vor langen Jahren saß ich dort drüben in jenem Fenster, von welchem mir jetzt der Zeichner Strobel zunickt, und blickte herüber auf dieses Fenster, wo ich nun wohne. Es war trotz der Kälte weit geöffnet. Die weißen Vorhänge waren herabgelassen und ich sah eine Gestalt hier im Raume auf und ab gehen. Der Tod hatte seine kalte Hand auf ein glückliches Leben gelegt. Marie Ralph war tot. Doch was ist das? Was ist das für eine kleine Stadt zwischen grünen Bergen, deren Bild mir aus der Erinnerung emporsteigt? Rot schimmern die Dächer in der Sonne. Da und dort laufen Kornfelder die Berghalden hinauf. Aus einem Tale hüpft plätschernd ein klarer Bach mitten in die Stadt, einen Teich bildend, das Ufer bedeckt mit Binsen und Wasserlilien. Uhlfelden, die Stadt meiner Kindheit. Und schau, unter dem blühenden Holunderstrauch im Garten des Pfarrhauses drei Kinder. Ein Mädchen mit großen glänzenden Augen, Marie des gestrengen Stadtrektors Volkmann-Töchterchen. Franz Ralph, bei einem Onkel im Walde aufgewachsen und jetzt in der Zucht des Stadtrektors. Und da, im Grase ausgestreckt, ich, der kleine Hans Wacholder, des Pastors Sohn. plötzlich verändert sich das sonnige sommerliche Bild. Da ist schon die große Stadt. In einer Herbstnacht sitzt hoch oben in einem kleinen, mehr drei- als viereckigen Dachstübchen ein Student und starrt über einen gewaltigen, ledernen Folianten hinweg in den Mond. Jetzt springt er auf und dreht mir das Gesicht zu. Das bin ich wieder, Johannes Wacholder, Kandidat der Philosophie. Der Doppelgänger meiner Jugend scheint sehr aufgeregt zu sein, wandert mit gewaltigen Schritten durch das wunderliche Gemach, bleibt nun stehen. Marie, Marie, ich liebe dich. Ich will dich reich, ich will dich glücklich machen, ich will... Was noch, Johannes? Ich will die Welt für dich gewinnen, Marie! Es ist eine gefährliche Sache, in Momenten ungewöhnlicher Erregung, sich dem weißen Licht des Mondes auszusetzen. Das Volk behauptet, man werde dumm davon. Man wird dumm davon, Johannes. Ist eine andere Gestalt mit schwarzen Locken, ein sonnverbranntes Gesicht, die Augen blitzen vor Lebenslust und Kraft. Der Maler Franz Ralph, zurückgekehrt aus Italien. Marie! Marie! Du hast mich lange warten lassen. Doch nun? Bleibst du da? Für immer, Marie. Hörst du? Für immer. Ich sehe mich über die Straße gehen. Der Kesselschmied Marquardt hatte sein Hämmern eingestellt und lehnte traurig in der niedrigen Tür, welche in seine unterirdische Werkstatt hinabführt. Im Hausflur standen flüsternd Frauen. Auf einer Treppenstufe saß ein kleines Mädchen mit seiner zerbrochenen Puppe im Schoß. Oh, ich weiß das alles noch. Ich trat in die Stube. In einem weißen Kleid, eine aufgeblühte Rose an der Brust, lag Marie in ihrem schwarzen Sarge. Junge Nachbarinnen in ihren Sonntagskleidern wandten Girlanden aus Tannenreis und Immergrün. Franz umarmte mich und legte den Kopf an meine Schulter. In der Ecke saß Martha, die Kindsmagd, und hielt Elisa auf dem Schoße. Das Kind schaute mit unschuldigen, ernsten Augen auf die Szene, die es nicht begriff. Ja, ich weiß das alles noch. Der junge Tischler Rudolf kam, Hammer und Nägel in der Rechten. Und dann... Wunderliches Menschenvolk. Verkehrt auf dem grauen Esel, Zeit sitzend, reitest du deinem Ziel zu. Horch, wie lustig die Schellen am Sattelschmuck klingen, die Kronen, Tiaren, phrygischen Mützen. Welchem Ziele schleicht das graue Tier wohl entgegen? Ist's das wiedergewonnene Paradies? Ist's das Schafott? Der Reiter kennt es nicht. Will es nicht kennen. Das Gesicht dem zurückgelegten Weg zugewandt, lauscht er den Glöckchen. Mag der Weg über blumige Friedensauen gehen oder durch das Blut der Schlachtfelder. Der Reiter lauscht und träumt. Denn ein Traum ist das Leben der Menschheit. Ein Traum das Leben des Individuums. Wie und wo wird das Erwachen sein? O Cara, Cara Maria. Maria, Vale, Vale, Cara Maria, Cara, Cara Maria. Übrigens ist Franz ihr bald nachgefolgt. Elise, das Kind, ging noch nicht zur Schule, als er es und mich allein zurückließ. Ave pia anima. Dezember. Meinem Versprechen gemäß hatte ich der Redaktion der Welkenblätter einige der Federzeichnungen meines Nachbars Strobel vorgelegt und konnte heute schon ihm seine Aufnahme unter die Zeichner des Journals ankündigen. So machte ich mich auf den Weg hinüber zu meiner alten Wohnung, in der ich, seit ich sie verlassen, so viele Ein- und Ausziehen gesehen habe. Die dicke Madame Pimpernel hat es aufgegeben, in eigener, gewichtiger Person über den Vorräten des Viktualienladens zu thronen. Sie hat sich in einen gewaltigen, ausgepolsterten Lehnstuhl hinter dem Ofen zurückgezogen, von wo aus sie oft genug Dorette, auch Rettchen genannt, ihre hagere Tochter und Nachfolgerin im Reiche der Käse, der Butter und der Milch, zur Verzweiflung zu bringen vermag. Das mittlere Stockwerk des Hauses Nummer 11 steht augenblicklich leer, in dem nach heftigen Kämpfen mit dem Parterre, Trepp auf, Trepp ab, die letzten Einwohnerinnen, die verwitwete geheime Oberfinanzsekretärin Trampel und ihre zwei sehr ältlichen und sehr säuerlichen Töchter Eloise und Clara, Ölise und Knarre von Madame Pimpernel genannt, abgezogen sind. Klavier, Harfe und Gitarre, die drei Marterinstrumente der Sperlingsgasse, nahmen sie mit, sowie auch den edlen Kater Eros und den ebenso edlen schiefbeinigen Teckelhund Anteros. Wie oft bin ich diese steilen, engen Treppen hinauf und hinabgeklettert. Wie oft haben Mariens kleine Füße diese schmutzigen Stufen betreten, wenn sie mit Franz zu einem prächtigen Teeabend kam, dem ich immer mit so untadelhafter, hausväterlicher Würde vorzustehen wusste. Es waren selige Abende. Weihnachten. Welch ein prächtiges Wort. Immer höher türmt sich der Schnee in den Straßen, immer länger werden die Eiszapfen an den Dachtraufen. Hinter den Fenstern lugen erwartungsvolle Kindergesichter hervor. Es wird viel Goldschaum verkauft und bedeckte Platten von Eisenblech, die vorbeigetragen werden, verbreiten einen wundervollen Duft. Wissen Sie, was ein echter Hamburger Seelöwe ist, Nachbar Wacholder? Ein Hamburger Seelöwe? Mhm. Doch nicht etwa ein Mitglied des Rates der Oberalpen? Beinahe. Ein Hamburger Seelöwe ist eine Hasenpfote, auf welche oben ein menschenähnliches Gesicht geleimt ist. Mhm. Ein solches Individuum vermag an einem Tischrande gar anmutige Bewegungen zu machen. Sehen Sie? So. Ist das nicht eine wundervolle Erfindung? Prächtig. In meiner Jugend erreichte man denselben Effekt durch den abgenagten Brustknochen eines Gänsebratens, in welchen man eine Gabel steckte. Aber die Kultur muss ja fortschreiten. Ja, sie schreitet fort. Sogar die einfachen Tannen machen allmählich diesen Pyramiden von bunten Papierschnitzeln Platz. Papier. Papier überall. Aber was sagen Sie? Wäre es nicht eigentlich die Pflicht zweier Mitarbeiter der Welkenblätter, jetzt auf die Weihnachtswanderung zu gehen? Vorwärts! Packen Sie Ihr Manuskript in die Lade! Ist es das neue Werk, von dem Sie neulich sprachen? Oh. Lassen Sie mich wenigstens die Überschrift sehen. Aha. Eine Chronik der Sperlingsgasse. Vergessen Sie den Hamburger Seelöwen nicht, verehrter Nachbar. Der soll ruhig am Tisch fortbaumeln. Betrachten Sie ihn als mein Weihnachtsgeschenk. Ich vermute, Sie gehören zu jenen kindlichen Gemütern, bester Wacholder, die zur Weihnachtszeit gerne ein solches Spielzeug in der Nähe haben. Ich gebe es zu, ohne mich dessen zu schämen. Hat sich doch sogar der alt und grau gewordene Jean-Paul zu solcher Zeit gern an dem Farbenduft einer hölzernen Kindertrompete erfreut. Welch ein Gang war das, den ich mit dem tollen Karikaturenzeichner in der Dämmerung des Abends machte. In wie viele Keller und andere Fenster musste der Mensch gucken? In wie viele kleine frostgerötete Hände, die sich an den Ecken und aus den Torwegen uns entgegenstreckten, ließ er seine 4-Groschen-Stücke gleiten? Welch ein Gang war das? Jetzt betrachten wir die fantastische Ausstellung eines Ladens. Jetzt die staunenden, verlangenden Gesichter davor. Jetzt entdeckte Strobel eine neue Idee in der Anfertigung eines Spielzeuges, jetzt ich. Es war wundervoll. An der Ecke des Weihnachtsmarktes blieben wir stehen, in das fröhliche Getümmel, welches sich dort umhertrieb, hineinblickend. Im ununterbrochenen Zug strömte das Volk an uns vorbei. Väter auf jedem Arme und an jedem Rockschoß ein Kind. Handwerksgesellen mit dem Schatz, den sie aus der Küche der Gnädigen weggestohlen hatten. Ehrliche, unbeschreiblich gutmütig und dumm lächelnde Infanteristen, feine schmucke Garde, Schützen und klobige Artillerie. Hier und da wandten sich junge Mädchen zierlich durch das Getümmel. Jedes Alter, jeder Stand war vertreten, ja sogar die vornehmste Welt überschritt einmal ihre närrischen Grenzen und zeigte ihren Kindern die Freuden des Volks. Sehen Sie, mein Freund, da strömt die Quelle, aus welcher das Kind sein erstes Christentum schöpft. Nicht dadurch, dass man es Bibelverse auswendig lernen lässt und womöglich schon in den Windeln in die Kirche schleppt, legt man den Keim der wunderbaren Religion in sein Herz. An das Gewühl vor den Bogen, an den funkelnden Tannenbaum knüpft das Kind seine ersten und, was mehr ist, wahrhaft kindlichen Begriffe davon. Wie dieser Posaunenengel da. Ach, das ist ja der kleine Alfred. Guten Abend, Herr Wacholder. Guten Abend, Fräulein Rosalie. Das ist prächtig, dass wir Sie treffen. Um die Mysterien eines Weihnachtsmarktes vollkommen zu durchdringen, ist es jedenfalls nötig, ein Kind bei sich zu haben. Erlauben Sie uns, Sie zu begleiten? Gewiss doch, gerne. Alfred hat mir den ganzen Tag keine Ruhe gelassen. Und da heute kein Theater ist, so musste ich ihm doch die Herrlichkeiten zeigen. Damit gehen. Fräulein Rosalie, gestatten Sie, dass ich Ihnen Herrn Ulrich Strobel, Zeichner und Globetrotter, derzeit Sperlingsgasse Nummer 11, 4. Stock, vorstelle. Und das ist Mademoiselle Rosalie, Mitglied des Corps de Ballet unserer weltberühmten Staatsoper, wohnhaft im 5. Stock des Hauses Nummer 7 unserer Sperlingsgasse. Also genau über meinem Refugium. Ich bin entzückt, Nachbarin. Oh, was für ein herzhafter, rotbackiger Bursche schaut denn da gar verwegen unter seiner Pelzmütze hervor. Ich bitte, Demoiselle, überlassen Sie den Alfred mir. Gerne. So ist es recht. Wir Deutschen sind ein musikalisches Volk. Wie gefällt dir denn dieser Hampelmann, der Kartonpeter? Und die Trommel und die schöne große Knarre? Oh, Herr Wacholder. Ich bin Ihnen so dankbar, Ihnen und Ihrem Freund. Liebes Kind, ein paar solch hoffnungsloser Junggesellen wie wir pflegen Abende wie diesen sehr übel zuzubringen, wenn ich dann ausdrücklich eine Vorsehung über sie warte. Wir haben Ihnen zu danken. Und Sie sollen einmal sehen, wie herrlich wir heute noch Weihnachten feiern werden. Oh, oh, oh, kleine Dame, stecken Sie mir doch mal diese Tüte in die Rocktasche. Oh, ich komme nicht dazu. Danke. Heda, alter Wacholder, gleich ich nicht auf Sare einer Kammerverhandlung, rechts geknarre, links getrommelt und für das Einsacken der begehrten Süßigkeiten weder Kraft noch Platz. Oh, oh, oh, oh. Ich löse mich auf. Nach Hause, nach Hause. Seht nur, wie die alte dunkle Sperlingsgasse heute glänzt. Ja. Gnaden bringen dabei Nachtzeit. Ich hoffe, Sie verstehen sich aufs Punschmachen, wertester Herr Nachbar. Deswegen war ich ja schon auf der Universität berühmt und geschätzt, Herr Karikaturenzeichner. Rasch ins Haus. Hallo, was ist das? Da scheint ja das ganze Corps de Ballet sich auf der Treppe versammelt zu haben. Hurra, das ist, was wir noch brauchen. Schönen guten Abend, meine Damen, und fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Nur immer hinein in die gute Stube, ihr freundlichen Theaterfeen. Holla, war voll, wo stecken Sie denn? Wollen Sie nicht die Honneurs machen? Gut, gut, ich komme ja schon. Ich komme schon. Als ich endlich oben bin, schält sich aus Mänteln und Schals und Pelzkragen ein halbes Dutzend Ballettratten, die jubelnd und lachend meine Stube füllen. Dann kommt der Punsch, Gesundheiten werden ausgetauscht und nachher Theatergeschichten. Vom Souffleur Flüstervogel und dem Ballettmeister Spolpato, ja bis zu seiner Exzellenz, dem allgewaltigen Herrn Intendanten hinauf. Der kleine Alfred, durch Unterlegung von Pufendorfs und Bales schweinslederner Gelehrsamkeit instand gesetzt, neben seiner Mutter sitzend über den Tisch blicken zu können, jubelt mit, bis ihm die Augen zufallen und er auf meinem Sofa einschläft bis 11 Uhr, wo das Fest endet, die kleinen Ratten wieder in ihre Mäntel kriechen, mich für einen gottvollen alten Herrn erklären, Rosalie abküssen und nach einem vielstimmigen Gute Nacht die Treppe hinabhuschen. Hierauf trägt Strobel, wozu ich ihm leuchte, den schlafenden Alfred eine Treppe höher. Dort nimmt die Tänzerin ihr Kind in den Arm und verschwindet in ihrem kalt gewordenen Stübchen. Gute Nacht, meine Herren. Und vielen, vielen Dank noch einmal. Gute Nacht. Was Ihre Chronik der Sperlingsgasse angeht, verehrtester, das Bild der kleinen Tänzerin mit ihrem Kinde gehört, meine ich, auch mit hinein. Wie wär's, Strobel? Wollen Sie nicht mein Mitarbeiter werden? Sie haben ein gar glückliches Auge. Kennen Sie vielleicht die Geschichte jenes englischen Kollegen von mir, der vor dem Spiegel an seinem Gesicht die Fratzen menschlicher Leidenschaften studierte? Nein, ich kenne die Geschichte nicht. Was ward aus ihm? Er schnitt sich den Hals ab. Gute Nacht. Neujahrsnacht. Ich habe heute einen Brief bekommen aus dem fernen Italien. Er spricht von der Sperlingsgasse, von altem Glück und Wiedersehen. Eine Frauenhand hat die feinen, zierlichen Buchstaben zu Papier gebracht. Elise. So oft ich diesen Namen denke, klingt es in der immer dunkler werdenden Nacht meines Alters wieder wie ein Kindermärchen. Wie Lerchenjubel und Nachtigallenklage umgaukelt es mich duftig und leicht und elfenhaft. Elise. Wir sind heute sehr ungnädig. Ein alter, dicker, freundlicher Herr ist da gewesen, hat uns den Puls gefühlt, gelächelt, hat Tinte und Feder gefordert und kurze Zeit auf einem Notizzettel gekritzelt. Martha hat den Zettel darauf fortgetragen und der Alte hat uns aufs Köpfchen geklopft und gesagt, schwitzen, schwitzen. Brrr. Mühe genug hat's den Onkel Wacholder gekostet, einen solchen strampelnden Wildfang zur Raison und zu Bett zu bringen. Es ist doch zu viel verlangt, die Arme so ruhig unter der Decke zu halten und nur den Kopf bewegen zu können. Später bringt Martha ein kleines braunes Fläschchen mit einem roten Mützchen und einem langen papiernen Zopf. Aber wir können noch nicht lesen, was darauf steht. Fräulein Elise Ralf, alle 2 Stunden einen Esslöffel voll. Brrr. So war ich denn allein mit der kleinen Elise in der nun so öden Wohnung Nummer 7 der Sperlingsgasse. Da stand, es steht noch da, auf dem Fenster tritt Mariens Nähkästchen mit unvollendeten Arbeiten, wie sie es an jenem Abend über Kopfweh klagend verlassen hatte, um nie wieder davor zu sitzen. Da waren noch allenthalben die Spuren ihrer zierlichen Geschäftigkeit, über welche Franz Ralf die letzten 3 Monate wie ein Argus gewacht hatte. Aber nun galt es zu handeln, nicht länger zu trauern. Da mein eigenes Zuhause auf Nummer 11 zu eng und beschränkt war, die ganze kleine Welt dahin überzusiedeln, hielt ich Rat mit Martha, und das Resultat war, dass ich meine Bücher, Pfeifen und unleserlichen Manuskripte nach Nummer 7 holte, wo Martha alles aufs Beste einrichtete, indem ich alle Liebe, die ich für seine Eltern empfunden hatte, auf das Kind übertrug, hoffte ich, aus den Trümmern des zusammengestürzten Glücks ein neues hervorblühen zu sehen. Mein altes Zimmer blieb auch nicht lange leer. Mein Freund, der Dr. Heinrich Wimmer, zog ein und spielte geraume Zeit den Haupthelden und Faxenmacher der Sperlingsgasse. Onkel Wacholder, Onkel Wacholder! Quälte die kleine Hexe nicht schon wieder den Dr. Phil, der dort drüben seine guten Leitartikel und schlechten Romane schrieb? Onkel Wacholder, Wacholder! Es ist eine absolute Unmöglichkeit, bei dem Heidenlärm, den euer Mädchen hier mit dem Rezensenten treibt. Rezensent hieß der Hund des Doktors, ein ehrbarer schwarzer Pudel. Eine absolute Unmöglichkeit, sage ich, dabei zu arbeiten. Mitten in einer der sentimentalsten Phrasen meiner Flodoardinen bin ich abgeschnappt. Und im Winkel hier grinst der Lümmel Fritze und will das Manuskript für die morgende Nummer. Schicken Sie doch das Mädchen weg, Doktor. Und regeln Sie Ihren Musentempel zu. Ach, dummes Zeug. Ich schreibe, Fortsetzung folgt darunter und gehe zu Luther und Wegener am Gänsemarkt. Komm her, Fritze. Damit verschwand der Doktor vom Fenster. Er war eine echte zeitungsschreibende Bummelnatur, dem die Störung durchaus nicht missfiel. Eine halbe Minute später stürzte Fritz, der Redaktionseleve, unten aus der Tür ein Blatt Papier in den Händen, welches noch nass zu sein schien, denn er hielt es vorsichtig und weit von sich ab. Kurz darauf erschien der Pudel, dann Elise und endlich der Doktor, pfeifend und mit dem Hakenstock burschikose Fechtübungen gegen einen eingebildeten Gegner ausführend, während Elise auf ihn einplapperte. Aber du hast mir doch das Puppenservice versprochen, Onkel Wimmer, wenn ich nicht wieder aus deinen alten Schreibheften dem Rezensenten einen Federbusch machen wollte. Haben Sie das gehört, edler Philosoph? Hat die Herostratin vorgestern doch tatsächlich das ganze 20. Kapitel der Flodoardin zu dem eben von ihr erwähnten Zweck missbraucht. Denken Sie sich meine Verblüffung, als der Pudel so geschmückt auf den Stuhl springt und einen verächtlichen Blick über den Schreibtisch und die übrigen Bogen wirft, als wolle er sagen... Pah, Aus dem anderen Schund machen wir eine ganz famose Jacke. Wann krieg ich nun mein Service? Mit der zweiten Auflage der Flodo Ardil. Kleiner Verzug. Ach, ich sehe schon. Du hast wieder einmal kein Geld, Onkel Wimmer. Gut gebrüllt, Löwin. Schicksal eines deutschen Dichters. Komm, Rezensent. Onkel Wacholder, wirf mir Geld herunter. Ich möchte mir Obst kaufen bei der alten Höckerfrau an der Ecke. Darf ich? Du darfst. Fang auf. Danke, ich bin bald zurück. Es soll jetzt draußen sehr kalter Winter sein. Der Zeichner Strobel behauptet es und auch Rosalie, die Tänzerin, ist nicht gegenteiliger Ansicht. Ich weiß davon nicht viel. Hier in meiner Chronik ist es sonniger, blühender Sommer und es macht mir Freude, mich darin zu verlieren. Obwohl wir Grund haben, auch einmal traurig zu sein. Zum ersten Mal ist der Tod bewusst an Elise herangetreten. Das Kind hat über die Leiche des goldgelben Kanarienvogels geweint, den sie zum 8. Geburtstag von mir erhalten hatte. Eines Morgens lag er erstarrt auf dem Boden seines kleinen Hauses. So fand sie ihn und schrie auf und hauchte den kalten Körper an, um ihn zu erwärmen. Weine nicht, Lieschen. Ich will dich an ernstere Gräber führen. Da wollen wir uns hinsetzen unter die blühenden Rosenbüsche und denken, dass die Welt so unendlich groß sei und dass doch nichts darin verloren geht. Dort wollen wir auch dem toten Vogel sein Grab bereiten und uns vorstellen, dass im nächsten Frühjahr aus seinem Leib eine hübsche goldgelbe Blume aufsprießen werde, zur Freude des bunten winzigen Schmetterlings und des großen ewigen Gottes. Steck dein Butterbrot in die Schultasche, wenn du es heute auch wohl verschenken wirst. Gib mir einen Kuss und grüße deinen Herrn Lehrer Roder von mir. Du magst ihn auch fragen, ob er morgen am Sonntag mit uns hinausfahren wolle in den Wald. Sie nickte und ging. Während ich mich auf den Weg in die Mohrenstraße Nummer 66 machte, wo damals schon und auch noch heute sich das Büro der Welken Blätter befand. Meine Geschäfte hatte ich bald abgemacht mit dem Hauptredakteur Dr. Brummer, einem kleinen Individuum mit goldener Brille, jetzt lange tot, und schwatzte noch mit den anwesenden Journalisten, als plötzlich die Tür aufgerissen wurde und der Dr. Wimmer erschien, begleitet vom hochrotgesichtigen Polizeikommissar Stulpnase. Da sie miteinander eintraten, war es nicht ausgemacht, wer wen mit sich schleppte. Wimmer schwang einen gestempelten Bogen in der Hand und schrie: Meine Herren, ausgewiesen. Ausgewiesen, meine Herren. Ausgewiesen? Was soll das bedeuten? Binnen 24 Stunden. Aber weshalb, bester Herr Stulpnase, weshalb? Wegen dieses Artikels in Ihrer letzten Nummer, welcher unziemliche Kritik übt an der allerhöchsten Verordnung, betreffend die neue Meldeordnung für alle Personen beiderlei Geschlechts, welche sich mit der Absicht tragen, sei es aus Gründen der Berufsausübung oder des gewöhnlichen Besuchsweise Aufenthaltes. Gottes Willen, Herr Kommissarius, malträtieren Sie unsere Muttersprache nicht länger. Aus Gründen des gewöhnlichen Besuchsweisen Aufenthaltes. Gib mir einen Schnaps, Fritze, damit ich ihn unterspüle. Siehst du, Wimmer? Ich hab's mir gleich gedacht. Konntest du das aber auch schreiben? Und wenn alle Esel dieser Maßregel Beifall brüllen sollten, ich kann sie nur bewimmern. Herr Doktor. Danke, Fritze. Herr Doktor, in 24 Stunden verstanden? Ja, habe ich dieses Nest hinter mir, Edelster, seien Sie unbesorgt. Doch erlauben Sie mir, Ihnen zum Abschied noch eine kleine Rede zu halten. Fritze Lümmel, gib der wohllöblichen Behörde einen Stuhl. So, nun setzen Sie sich, werteste Herr Stulpnase, und hören Sie. Ich habe in Jena studiert. Das ist eine allgemeine historische Tatsache. Aber es knüpft sich Bemerkenswertes daran. Damals gab es dort nämlich einen groben Philister, Deppe genannt, der alle Augenblicke eine sehr drastische Redensart herausdonnerte. Verehrtester Herr Polizeikommissarius, der deutsche Student viel zu zart fühlend, viel zu sehr von Albertis Komplimentierbuch angekränkelt, konnte unmöglich diese Redensart adoptieren. Ebenso wenig aber vermochte er auch den Effekt derselben auf Pedelle, Manichäer und dergleichen Gesindel entbehren. Nun, was tat er? Er deckte Rosen auf den Molch und sagte: Deppe. Deppe konnte jeder Rektor Magnificus, jeder Professor, jede Professorentochter sagen. Also, Herr Stulpnase. Deppe. Leben Sie wohl, meine Herren, auf Nimmerwiedersehen. Ich muss packen. Man soll ja nicht denken, seinen Spaß mit der hohen Behörde treffen zu können. Warum? Wenn er nur nicht herausbringt, was Deppe heißt. Um 12, ohne vorher nach Hause gegangen zu sein, holte ich Elise von der Schule ab. Aber holla, was ist in der Sperlingsgasse los, als wir um die Ecke biegen? Tumult herrscht. In allen Haustüren schwatzende Gruppen. Jede Arbeit ist eingestellt. Hämmern, Sägen, Kinder und Salat waschen. Alles ist ins Stocken geraten. Nur nicht die Zunge. Oje, oje, Herr Wacholder. Was gibt's denn, Martha? Was ist los? Der Dr. Wimmer ist los. Sieh mal, Onkel, da hängt eine Papierfahne aus dem Fenster. Und es ist etwas draufgeschrieben. Dr. Wimmer, PPC. Was soll denn das heißen, Onkel? Und der Polizeikommissar Stulpnase ist auch oben, Herr Wacholder. Ich überliefere die verwunderte Elise der alten Martha und steige die Treppen zur Wohnung des Doktors hinauf. Was freilich nur sehr langsam vor sich geht. Denn vor mir her schiebt sich eine wunderbare Masse von Kleidungsstücken stöhnend das enge Stiegenhaus nach oben. Es ist die dicke Madame Pimpernel, welche das Ereignis zum ersten Mal seit Jahren wieder in die oberen Räume ihres Hauses treibt. Endlich am Ziel finde ich das Zimmer bis auf einen gespaltenen Stiefelknecht und einen überquellenden Papierkorb verwaist. Auf einem Stuhl aber sitzt Stulpnase, schaut das leere Nest wehmütig grimmig an und ächzt. Ausgewiesen und nun gar ausgekniffen, ohne erst für den Deppe gesessen zu haben. Jotte, Jotte, einer armen Witfrau ihren besten Mieter zu vertreiben. Ist das in der Ordnung, Herr Kumzarius? Hab ich dafür Ihrer Frau die Butter immer um den Dreier Billiger gelassen? Halten Sie das Maul, Frau! Oh. Wo ist denn der Dr. Wimmer, Herr Stulpnase? Na, ausgekniffen. Und hier, hier, da habe ich den Verhaftsbefehl. Beleidigung eines Beamten im Dienst und ausgekniffen. Aber wir werden sehen. Weit kann er noch nicht sein. Noch nicht! So ein Großmaul! Weg und brummt nicht mehr, Herr Kumzarius! Und das hat der Doktor für ihn zurückgelassen, Herr Wacholder. Ein Brief? Danke, Madame Pimpernel. Lieber Freund, eine hohe Polizei weiß, was Deppe heißt, obgleich es nicht im Konversationslexikon steht. Ein Freund hat mich gewarnt, ich verschwinde. In den böhmischen Wäldern sehen wir uns wieder. Ihr Dr. Wimmer. P.S. Der Redaktionspudel begleitet mich. Onkel? Onkel, wo ist denn der Dr. Wimmer? Nun lass mal, Liese, komm und iss. Ich möchte erst wissen, was die drei Buchstaben auf der Fahne heißen sollen, Onkel. PPC. Pour prendre congé. Du bist ja jetzt schon eine kleine Gelehrte. Mithilfe des Diktionärs bekommst du es bald heraus. Also, Herr Wacholder, das Essen wird aber kalt. Ist schon gut, liebe Martha. Nehmen. Abschied. Der Onkel Wimmer muss eine kleine Reise machen, Schatz. So, und nun löffel deine Suppe aus. Oh, ist fort? Wirklich fort? Deine Suppe, Liese. Nun mach schon. Ich hab mir's wohl gedacht, als ich mit dieser Chronik begann, dass ihr Inhalt nicht viel Zusammenhang haben würde. Ich weile in der Minute und springe über Jahre fort. Ich male Bilder und bringe keine Handlung. Ich breche ab, ohne den alten Ton ausklingen zu lassen. Jedoch, ich habe keine Zeit, mich mit dieser Frage zu beschäftigen. Schon klatscht unten vor dem Hause der Kutscher ungeduldig mit der Peitsche und eine nicht mehr ganz junge, aber wohlgestriegelte Fuchsstute scharrt mit dem Huf auf dem Pflaster. Es ist Sonntagmorgen und wir haben für unseren Ausflug aufs Land einen Wagen gemietet. Mit ihm erscheint auch Roda, der Lehrer Elisens, einen leichten Strohhut auf dem Kopf, die grüne Botanisierbüchse auf dem Rücken und winkt schon an der Ecke zu unserem Fenster herauf. Bald sind wir in den Anlagen, welche sich rings um die Stadt ziehen, haben schließlich die letzten Gärten hinter uns und fahren die Pappelallee hinauf zu den Höhen, die im weiten Umkreis die große Ebene und die große Stadt umgrenzen. Die Sonne steigt empor über dem Walde, Lerchenjubel erfüllt die blaue, frische Luft und zurückblickend sehen wir die Stadt noch verhüllt im silbergrauen Dunstschleier. Was raschelt da auf einmal vor uns im welken Laub des vorigen Jahres? Bricht durchs Gebüsch die Ohren und den Pelz nass vom Morgentau und macht die brave Fuchsstute irre? Rezensent, Rezensent! Hurra, willkommen im Walde! Und Ihr Onkel Wimmer! Allseits einen schönen guten Morgen! Willkommen, Doktor! Tag, Roda! Walde geschlafen, Onkel? Gewiss, junge Dame, bei den 7 Zwergen. Ihr Haus liegt gleich da hinten im Tal. Und auch das Schneewittchen war zu Besuch. Och, das ist ja gar nicht wahr. Rezensent kann's bezeugen, nicht wahr? Rezensent! Rezensent! Rezensent! Der Herr Polizeikommissarius lässt Sie grüßen, Wimmer. Ach, da liegt sie, die Undankbare, die Stadt, in der ich meine Nächte durchwachte und meine Tage verschlief. Wo ich so manchen Leitartikel schrieb und so manche Zigarre rauchte. Da liegt sie wollüstig im Morgenschlummer, während ich umherirre, verbannt, vertrieben, an die Luft gesetzt. Ich verachte dich, ich, ein deutscher Zeitungsschreiber, und schüttle deinen Staub von meinen Füßen. Bin ich nicht heimatberechtigt in München an der Isar? Hat eigentlich jemand eine Uhr? Niemand? Desto besser, der Magen ist meine Uhr. Ausgepackt, Taschen und Körbe. Eine Flasche Wein erscheint. Wer hat einen Korkenzieher? Auch niemand? Leider nicht. Gut, so schlagen wir ihr den Hals ab. Wie lange haben wir geträumt und erzählt und im weichen Moos gelegen? Doch schon steigt die Sonne wieder abwärts am blauen Himmel. Muss nicht der Doktor heute noch durch den Wald zur nächsten Eisenbahnstation? Immer tiefer sinkt die Sonne. Doktor, Doktor, wir müssen scheiden. Also musst du wirklich fort, Onkel Wimmer? Ja. Ja, liebes Kind. Leb wohl und denk zuweilen an den Rezensenten und mich. Ja? Lebt wohl, Wacholder. Kommen Sie gut nach München, Wimmer. Komm, Rezensent. Lebt wohl, Roda. Lebt wohl. Das ist ein sonderbarer Menschentypus. Die personifizierte Gutmütigkeit. Wir sind Jugendfreunde. Er lehrte mich Zigarren drehen. Ich dagegen brachte ihm bei, sich auf dem Klavier mit einem Finger zu dem famosen Liede zu begleiten. Mihi est propositum in taberna mori. Kommt, steigt ein. Wie die Sonne prächtig untergeht. Ade, du schöner Wald. Da sind wir schon in den Anlagen der Stadt. Welch sonntäglich geputzte Menge ein- und ausströmt. Auf dem Platz vor dem Tor steigen wir aus. Den Weg in die Sperlingsgasse wollen wir noch zu Fuß gehen. Nun, Liese, bist du recht müde? Oh ja, Martha. Aber das war schön im Wald. Komm ins Haus. Und der Onkel Wimmer ist wirklich fort. Nun komm schon, komm. Die Kälte ist nun aufs Höchste gestiegen. Wir halten mitten im grimmen Januar und nur wenige Nasen werden in der Sperlingsgasse ins Freie gesteckt. Was für ein Künstler ist doch der Winter. Die Spatzen färbt er gelb, den alten Drehorgelmann verwandelt er in ein verschneites, steinernes Denkmal und den freien Deutschen macht er ausrufen, »My home is my castle«. Die Geschichte eines Hauses ist die Geschichte seiner Bewohner. Die Geschichte seiner Bewohner ist die Geschichte der Zeit, in welcher sie lebten und leben. Die Geschichte der Zeiten ist die Geschichte der Menschheit. Und die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte Gottes. Aber wohin führt uns das? Kehren wir schnell um und steigen wir hinab in das unterste Stockwerk des Hauses Sperlingsgasse Nummer 7, wo im vorderen Zimmer des Tischlermeisters Werner eine weißhaarige, gebückte Frau in ihrem Lehnstuhl am Ofen sitzt, spinnend vom Morgen bis zum Abend. Sie ist die Tochter des Erbauers des Hauses und hat noch erlebt, wie man den Grundstein legte und den Knopf auf die Giebelspitze setzte. Und als er geschlossen wurde und jedes Glied der Familie ein Gedenkzeichen hineintat, da legte sie unbemerkt ein kleines Blättchen hinzu, welches aus fernem Lande gekommen war und also lautete: Dieses kleine Briefchen kommt an die Herzallerliebste in Herz und Liebe und sendet meiner Liebsten Gruß und Kuss. Und hoff ich zu kommen im Frühjahr mit den Schwalben und Hochzeit zu halten freudiglich mit meinem Schatz, den grüßt und küsst in Gedankensinn sein herzlieber Gottfried Karsten, Tischlergeselle. Einst habe ich die kleine Elise mit Dr. Wimmers Redaktionspudel oft bei dem Lehnstuhl gefunden, andächtig einem Märchen lauschend, welches die Mutter Karsten wusste. Und wie oft, wenn ich mit der Absicht kam, das Kind ins Bett zu holen, bin ich selbst sitzen geblieben, den Schluss der Historie abwartend, bis endlich auch Martha kam und es uns fast ging, wie dem Herrn, der den Jochen ausschickte, den Pudel zu holen. Jetzt allerdings treffe ich die kleine Elise nicht mehr auf der Fußbank sitzend. Auch Martha kommt nicht mehr, uns beide zu holen. Aber einen anderen treffe ich häufig genug seit letztem Herbst. Und es ist kein geringerer als mein Nachbar, der Karikaturenzeichner Strobel. Überall ist der Zeichner ein hochwillkommener Gast. Die Gesellen porträtiert er in der Werkstatt für ihre respektiven Bräute, der Meisterin lehrt er neue kulinarische Gerichte fabrizieren und der Großmutter hört er zu. So kommt er auch heute, einen geborgten Leimtopf wieder abzuliefern. Es ist Feierabend und die ganze Familie ist in der Stube versammelt. Ein schwerer Tag heute. Was gibt's denn zu essen? Wie immer, Kartoffeln. Also, Meister, wer meinen Sie kriegt dabei diesmal die Prügel? Tja, der Russe nicht. Also die Alliierten. Tja, dabei sind jetzt ja auch die Franzosen, nicht wahr? Ja. Donnerwetter, ja. Das hat sich gegen 1813 ja auf einmal alles umgedreht. Richtig, Meister. Alles in der Welt dreht sich von Zeit zu Zeit um. Der Franzos? Ist das derselbe, der anno 6 hier war, Herr Strobel? Nein, jetzt trägt er rote Hosen. Und der Napoleon? Ich meine, der ist lange tot. Ja, Mutter, das ist auch ein anderer. Gott. Wenn ich daran denke, wie das kleine schwarze Volk hier war und in den Straßen kauderwelschte und eine Sorte hatte in ihren Hüten große Kochlöffel stecken und 8 hatten wir hier im Haus. Erzählen Sie uns etwas von den 8, Großmutter. Wenn der Meister seine Zeitung liest, ist gar kein Auskommen mit ihm. Lasst mich an meinem Spinnrad. Ich muss den Rocken zu Ende machen. Aber Sie können doch trotzdem erzählen, Großmutter. Burschen, seht, wo ihr Plätze findet und... Haltet das Maul. Die Großmutter will uns erzählen. Na, wenn Sie es denn wollen, so muss ich mich mal besinnen. Also, es war anno 6, als der Franzos im Land rumorte und drunten schrecklich hausen sollte. Die Leute fürchteten sich alle sehr, gruben ihre Löffel weg und nähten ihren Kindern jedem ein Goldstück in den Rocksaum, auf den Fall, dass sie abhanden kämen oder mitgenommen würden. Aber mein Seliger tat gar nicht, als ob ihnen das was anginge. Wenn sie kommen, sind sie da, sagte er. Und dabei blieb er, und wenn die Nachbarn kamen und jammerten, zog er eine weiße Zipfelmütze über die Ohren und tat, als ob er einschliefe. Gut. Eines Morgens erhob sich ein Lärm. Sie sind da. Heiliger Gott, mir fuhr's ordentlich in die Knie. Mein Alter aber hatte wieder die Zipfelmütze vorgekriegt und übergezogen und sägte im Hofe. Gottfried! Gottfried, schrei ich, Sie sind da, unsere Löffel, Mann. In meiner Angst und auch vor Ärger riss ich ihm die dumme Mütze ab und warf sie auf die Erde. Er aber hob sie ruhig wieder auf, klopfte die Sägespäne ab und sagte, ja, wenn's so ist, so werden sie wohl durchs Wassertor kommen. Daher geht der Weg von Jena. Dann setzte er die Mütze wieder auf und kümmerte sich um nichts mehr draußen, sondern ging wieder zu seinem Sägebock und sägte weiter, bis das die Einquartierung kam. Herr meines Lebens, da hättet ihr den Mann sehen sollen. Das Beste, was Küch und Keller hielt, ward aufgetischt. Und je mehr die kleinen Kerle schwadronierten und sakramentierten, desto fröhlicher wurde mein Alter. Französisch hatte er etwas von der Wanderschaft mitgebracht. Und so waren sie bald die besten Freunde und auf Du und Du, dass die Nachbarn ordentlich die Nase rümpften. Die aber illuminierten und begrenzten ihre Häuser. Das tat mein Gottfried nun nicht. Und wenn er einen vom Rat der Stadt sah, zog er jedes Mal richtig seine Zipfelmütze über die Ohren. Gut. Da war ein Franzos zwischen den anderen, der war daher, wo sie halb Deutsch, halb Französisch reden. Den konnte ich auch verstehen. Was geschieht? Eines Abends sitzen sie alle zusammen und mein Alter mittendrin und fragt den Deutsch-Franzos, »Nun sag mal, Kamerad, wie lange denkt ihr denn eigentlich noch in Deutschland zu bleiben?« Der stieß mit den anderen den Kopf zusammen. Und sie schnatterten was in ihrer Sprache. Dann lachten sie aus vollem Halse. »Immer bleiben wir da«, sagte der Deutsch-Franzos. »Wir gehen nicht wieder raus.« Und die anderen schrien »Wui, wui, wui« und hielten sich die Bäuche. »Nicht raus, nicht raus.« Ich saß im Winkel und meine Jungen, Gott hab sie selig, spielten bei mir. »Wilhelm, Ludwig«, rief mein Alter jetzt, »kommt mal her.« Und die Jungen sprangen gleich hin zu ihm und er sagt, seht mal, die da, das sind Franzosen, die eigentlich hier nicht in unsere Stube gehören. Das Antchen kann gar nicht schlafen vor ihrem Spektakel. Und doch haben sie Lust, immer da zu bleiben. Was meint ihr dazu, Jungen? Guckten meine beiden gewaltig wunderbar aus den Augen und Ludwig, meinem Ältesten, rann auf einmal eine dicke Träne über die Backe. Und sein Vater klopfte ihm auf die Schulter und sagte, warte nur, du kommst zuerst. Und die Franzosen hatten ihren Heidenspaß, besonders einer, sie nannten ihn Pierre, wusste sich gar nicht zu helfen vor Lachen und Jubel. Ja, und die andere Woche dann zogen sie ab und lachten noch beim Abschied, als sie uns allen die Hand drückten. Nicht raus! Und wieder hefte ich ein neues Blatt meiner Chronik an. Wie die Jahre kommen und gehen. 15 ist Elise nun schon alt in diesem Buche. Die gute Martha wird immer gebückter und in mein Haar beginnen sich graue Strähnen zu mischen. Alte Gesichter sind verschwunden in der Sperlingsgasse, neue aufgetaucht. Und wieder flattert ein Kanarienvogel in unserer Stube hin und her, Flämmchen geheißen, lässt sich auf meinen Büchern nieder, auf meiner Schulter, und plötzlich, Elise, schließe das Fenster, flattert er hinaus, glänzt wie ein Goldpunkt im Sonnenschein und verschwindet in einem Fenster des mittleren Stockwerks von Haus Nummer 12 schräg gegenüber. Doch nein, wir brauchen uns um Flämmchen ja nicht zu sorgen. Hat er nicht in jener Wohnung dort einen ebensolchen Messingbauer wie hier bei uns? Ja, er ist auf beiden Seiten der Sperlingsgasse zu Haus, seit vor mehreren Monaten eine stille, feine Dame eingezogen ist, welche oft auf dem Pianoforte spielt. Sie ist Witwe und hat einen Sohn, der aufs Gymnasium geht. Ein unruhiger, unbezähmbarer Geist, von dem unerschütterlichen Willen beseelt, ein Maler zu werden. Ein Berühmter, versteht sich, bestimmt in die Unsterblichkeit einzugehen. Und Flämmchen trägt oft als kleiner, treuer Bote gar wichtige Nachrichten an seinem beweglichen Hälschen hin und her. Sieh, Elise, da kommt er zurück. Komm, Flämmchen, na komm. Halt schön still. Welch welterschütternde Dinge hat dir der Studiosus heute wieder mitzuteilen? Lise, da ich leider gezwungen bin, noch 3 Seiten, sage und schreibe, 3 Seiten lateinischen Unsinn zu übersetzen, bitte ich dich, so bald als möglich vor die Tür zu kommen. Welch prächtige Gymnasiastenlogik. Weil er ein Exerzitium von bedenklicher Länge machen muss, bittet er dich, so bald als möglich zu kommen. Postskriptum? Ich möchte mal wissen, wozu ein Maler, und ich werde einer, Latein nötig hat. 1, 2, 3, 4, 5 Fragezeichen, Onkel. Höre, Lieschen, schreib ihm als Bedingung deines Kommens, dass er zuerst seine Arbeit fertig machen müsse. Wie lange dauert das wohl? Nun, 2 Stunden mindestens, denke ich. Oh. Und dann wimmelt sie doch noch von Fehlern. Aber Gustav sagt immer, je länger er an einer Arbeit säße, desto mehr Böcke mache er. Nun, wenn das so ist, soll er fürs Erste herüberbringen, was er fertig hat. Schreib ihm das. Da ist er schon. Hm? Hallo, Gustav, komm herauf. Dies ist weniger, aber mein Bruder bläst die Flöte. Hast du dein Heft? Onkel Wacholder will es sehen. Eher darf ich nicht hinunter. Oh, Varus, muss das sein? Ja, das muss sein. Da hörst du's. Dann komm herunter, du kannst es ihm hinaufbringen. Oh, darf ich? Ja. Hier, aber hör zu, Lise. Komm schnell wieder herunter, bevor er hineinguckt. Taugenichts. Das mag was Schönes sein. Eine halbe Minute später wirft Elise durch die kaum handbreit geöffnete Tür das blaue Heft auf den nächsten Stuhl und springt die Treppen wieder hinab. Auf dem Umschlag lese ich den Namen Gustav Berg und darunter die geniale Übersetzung Gustavus Mons. Ich schlage es auf. Und es ist in der Tat zweifelhaft, ob der brave Kollaborator Besenmeier es mit roter Tinte oder Gustavus Mons mit schwarzer beschrieben hat. Als Schulmeister müsste ich ausrufen, was soll aus dem Jungen werden? Als Philosoph halte ich mich an das Löschblatt und kapituliere vor dem Latein des Künstlers in spe. Dann ziehe ich meinen Rock an und gehe den Tönen des Klavieres nach. Als ich drüben auf Nummer 12 eintrete, nickt mir die schöne bleiche Dame freundlich zu und ich setze mich in den Fensterstuhl neben die Rosen- und Reseda-Töpfe und lausche ihrem Spiel. Warum spielen Sie nicht weiter, liebe Freundin? Lenkt meine Gegenwart Sie ab? Oh nein, ich bin froh, dass Sie herübergekommen sind, Herr Nachbar. Ich mache mir Sorgen. Ich vermute, es handelt sich um Ihren Herrn Sohn. Er ist der Taugenichts der Sperlingsgasse. Und Ihre Elise verdeppt er mir auch noch ganz. Nun, was Gustavs Latein betrifft, so sieht es in der Tat nicht so aus, als werde er einstmals den Vergil übersetzen. Aber sein Zeichentalent ist unverkennbar. Sehen Sie nur die Figuren, mit denen er dieses Löschblatt bemalt hat. Gewiss, dieser Signifer hat etwas zu lange Arme, aber Sie sollten ihm doch Zeichenstunde geben lassen, Frau Berg. Aber kann man mit solchem Talent denn eine Zukunft aufbauen? Tja, man muss sehen, wie sich's entwickelt. Ein Anfang sollte jedoch gemacht werden, meine ich. Das ist mein Rat. Wo mögen die beiden jetzt nur wieder stecken? Sie sind doch miteinander weggegangen, nicht? Wenn man den Wolf an die Wand malt, kommt er um die Ecke, sagt ein Sprichwort. Guten Tag, Frau Berg. Oh, Onkel Wacholder. Ich bitte mich zu exkulpieren. Halt, Meister, hier geblieben. Ja, hier geblieben, Gustav. Nun, Windbeutel und Wildfang, wo seid ihr gewesen? Wir waren nur auf dem Fontänenplatz. Und haben die Goldfische gefüttert. Gustav, wie viel von deinem Taschengeld hast du noch? Hast du es mir zum Ausgeben gegeben, Mama? Freilich, ja, aber... Nun, ausgegeben habe ich's. Lise kann's bezeugen. Wir haben uns Kirschen gekauft und die sind noch teuer um diese Zeit. Nun gut, immer noch besser als Zigarren wie in der vorigen Woche. Hast du deine Schularbeiten gemacht? Gewiss doch, Mama. So, nennst du das eine gelungene Arbeit, mein Freund? Ita uno tempore quator locibus pugnabatur. Reizend. Sag mir, welchen Platz in der Klasse nimmst du jetzt ein, Gustav? Den 5. Ah, von oben? Von unten. Und von oben? Den 24. Still, Lise. Hör mich an, Gustav. Als ich in deinem Alter war... Keine Pauke, Herr Nachbar, bitte. Als ich in deinem Alter so war... So beginnen notabene alle Väter und Erzieher, seit Adam seinen Erstgeborenen rüffelte. Er sollte wirklich Zeichenunterricht haben, verehrte Freunde. Hurra, das ist ein Wort. Mama, nun hörst du, wie alle Welt an mein Talent glaubt. Ich werde die Malkunst revolutionieren. Ich werde nach Italien gehen. Ich werde... Fürs Erste dein Lateinheft nehmen und das Exerzitium zu Ende bringen. Hier. Muss ich wirklich, Mama? Allerdings. Und über alles andere sprechen wir morgen. Sie nehmen doch eine Tasse Kaffee, Herr Wacholder, ja? Gern. Ah, da kommt auch Flämmchen. Flämmchen, komm zu mir. Komm. Flämmchen. Die Sonne sank hinter die Dächer der Sperlingsgasse. Die Dämmerung kroch an den Häuserwänden empor. Und dann kam auch der Mond. Wir ließen die Lampe dunkel. Dort auf dem Stuhle am Fenster zeichnete sich Elisens liebliche Gestalt umrisshaft ab. Auf einem zweiten, niedrigeren Stuhle hockte Gustav. Was haben die beiden so heimlich sich zuzuraunen? Was haben sie zu kichern? Liebe kleine Elise. Sieh, wie der Mond da oben schwimmt. Ich liebe dich so. Psst. Warum macht uns der Mond oft so tiefes Heimweh, als wären wir hier auf der Erde gar nicht zu Hause? Elise. Sieh mal, das ist ein einzelner kleiner Stern. Mutterseelen allein. Da, rechts vom Mond. Ich sehe noch zwei Sterne. Ganz nah. Lass mich. Du kitzelst mich ja. Nicht Gustav. Gustav! Mein Fräulein? Steh auf. Deine Mutter und Onkel Wacholder sitzen im Dunkeln. Es ist unrecht, dass wir uns nicht um sie kümmern. Ob sie wohl eingeschlafen sind? Nein, Lieschen. Soll ich Licht machen, Onkel Wacholder? Nein, lieber nicht. Meine Mama kann bekanntlich keine Mäuse sehen. Und da es seit einiger Zeit im Hause von ihnen wimmelt, sitzen wir immer aufopfernd im Dunkeln. Waren das etwa Mäuse, die da am Fenster wisperten? Natürlich. Mausekönig. Ich schlage vor, wir machen einen Mondscheinspaziergang. Glänzende Idee. Wer wir? Bezieht sich das Personalpronomen nur auf einen Teil unserer Runde oder sind wir alle gemeint? Mama wird müde sein, Herr Nachbar. Ich bin überhaupt nicht müde. Wir kommen mit, nicht wahr, Herr Wacholder? Gewiss. Komm, Lise, gehen wir also. Ja. Kinder. Ich weiß nicht, Verehrteste. Kinder und doch keine Kinder mehr. Tja, es ist wahr. Ehe man sich's versieht... Der Lauf der Welt, liebe Nachbarin. Ich weiß, das klingt zwar wie eine Phrase, aber ist es Ihnen nicht auch schon aufgefallen, dass gerade die den Nagel meistens auf den Kopf zu treffen pflegt? Ja. Heute schreibe ich das Datum des 28. Februars in meine Chronik. Es ist kein übler Monat, dieser Februar. Man muss ihn nur zu nehmen wissen. Denn was ist an ihm eigentlich auszusetzen? Höchstens die Merkwürdigkeit der fehlenden Tage. Der Regen jedoch, in welchen der Schnee des Januar übergegangen ist, macht er nicht nass, was das Zeug halten will, recht auf die Weise des Regens? Aufs Haar gleicht die Stadt nun einem unglücklichen Hausvater, welchen die Fluten des sonnabendlichen Scheuerns auf einen Stuhl am kalten Ofen geschwemmt haben, wo er, ein neuer Robinson Crusoe, sitzt, mit Kind und Kegel und Dompfaffenbauer, die Beine auf den Schemel gestellt, die Schlafrockenden herabhängend in die Wogen. Recht ein Wetter ist das, in alten Mappen zu wühlen. Und ich wühle auch schon darin herum seit einiger Zeit. Da muss ein Brief sein, der eigentlich schon früher der Chronik hätte eingelegt werden sollen. Briefe von derselben Hand, doch späteren Datums, finde ich genug. Sie berichten von Heirat und Kindstaufen und einer auch vom Hinscheiden eines ehrwürdigen Pudels, Rezensent genannt. Doch dieser andere, frühere... Gottlob, da ist er. Die Chronik hätte ihn, wie gesagt, viel früher aufnehmen sollen. Doch was tut's? Je älter solche Briefe werden, desto frischer klingen sie. Unter Verantwortlichkeit der Redaktion, Liebe und Getreue. Liebe und Getreue. Eben hatte ich diesen Anfang gemacht, als ich auf einmal ein kleines Patschhähnchen auf meine Schulter legte, ein brauner Lockenkopf sich vorbeugte und ein Stimmchen ganz fein fragte, »Erlaube, liebes Kind, das liebe Kind, das bin ich, der Dr. Wimmer, erlaube, an was für ein Frauenzimmer willst du da schreiben?« Verwundert sah ich auf und erblickte eine kleine, runde Dame. Sie sitzt neben mir und zieht mich für das Runde tüchtig am Ohr. Eine kleine, runde, Dame, welche ein allerliebstes München machte und sagte, »Ich möcht's halt gerne wissen, liebes Kind.« »Sollst du auch, Schatz«, sagte ich lachend, »gib Acht, es ist eine seltsame Geschichte.« »Also, es war einmal ein Mann, der lief in der Welt herum und die Leute nannten ihn beim Namen, wie sich's gehört.« Einige freilich titulierten ihn auch Esel oder so. Das waren jedoch nur die, welchen er dasselbe Epitheton gegeben hatte, was er oft sogar schriftlich tat, schwarz auf weiß. Zu den Freunden, die ihn ertrugen und nicht Asinus nannten, gehörte erstens ein Schulmeister namens Roder, zweitens ein ältlicher Philosoph, Wacholder genannt, und drittens eine junge Dame, die Elise Ralf hieß. Beruhige dich, Nanette, sie war 11 Jahre alt, als wir schieden. Diesen dreien, grimme Otelloin, gilt das anfängliche Liebe und Getreue. Und halt nicht einem Frauenzimmer. Die zwei sind ein mächtiges Ehepaar geworden, der Doktor und seine Nanette. Und diese Nachkommenschaft, diese kleinen fetten Wimmerleins, Hansel, Xaverl und das Elisel, das jüngste Wurm, wie der Doktor viel sagt. Doch hören Sie, Wacholder, wenn Ihnen Freund Hein einmal das Lebenslicht ausgeblasen haben wird und irgendjemand in Ihrem Nachlass diese Chronik aufwühlt, so wird es ihm ergehen wie dem alten Albrecht Dürer, der ein Jagdbild lobte, aber zugleich klagte, er könne gar nicht so recht unterscheiden, was eigentlich die Hunde und was die Hasen sein sollen. Sie würfeln wirklich Traum und Historie, Gegenwart und Vergangenheit zu toll durcheinander, Teuerster. Und wer darüber nicht konfus wird, der ist es schon. Dank für Ihre offene Kritik, mein lieber Strobel. Aber erinnern Sie sich noch, dass Sie mir vor einiger Zeit versprochen haben, Mitarbeiter meines Machwerks zu werden? Ich nehme Sie jetzt beim Wort und lasse Sie mit Tinte, Feder und Papier allein, damit Sie Ihren Beitrag auf der Stelle anhängen. Der Regen hat aufgehört, sogar die Sonne blinzelt durch die Wolken. Ich nehme Stock und Hut und überlasse Sie Ihrem literarischen Geschick. Auf Wiedersehen. Fiat. Guten Tag, Herr Dr. Erhard. Guten Tag, Herr Wacholder. Ist jemand krank? Wohin steigen Sie, wenn man fragen darf? Der kleine Alfred, das Kind der Tänzerin hat sich erkältet. Hoffentlich nichts Arges. Sagen Sie der Mutter, dass ich gute Besserung wünsche. Ich werde das ausrichten. Adieu. Adieu, Herr Doktor. Hallo, Wacholder. Ja, was ist? Ich kann Sie so nicht weggehen lassen. Ich habe Gewissensbiss und muss erst Öl in Ihre Wunden gießen. Hören Sie, meine Tante teilte die Bücher in zwei Arten. In gute, über welche sie nach Tisch einschlafen kann, und in schlechte, bei denen das nicht geht. Ihre Chronik würde sie unter die guten einreihen. Danke für das Kompliment, Strobel. Auf Wiedersehen. Uhr. Ich habe mir eine Zigarre angezündet, den Bogen neben mich ans Fenster gelegt und beginne. Zuerst bringe ich natürlich das Wetter zu Papier. Holdseliges Himmelsblau, das durch die Februarwolken schimmert. Ab und zu fährt ein Sonnenstrahl über die Dächer. Wenn ich nur einen Funken poetischen Feuers in mir hätte. Wahrhaftig, da ist ja eine Fliege. Die erste in diesem Jahr. Welch ein Fund für einen Chronikenschreiber. Summend stößt sie gegen das Fenster. Gott sei Dank habe ich es zu deinem Besten geschlossen, um dich vor dem heuchlerischen Frühling da draußen zu bewahren. Naja, ja, sieh nur deine Torheiten ein und lass ab von dem Glase. Weg ist sie. Nicht ohne eine Spur zu hinterlassen auf der Chronik. Ich wollte, es gäbe ein Sprichwort. Schämt euch vor den Fliegen an der Wand. Um wie viele menschliche Torheiten und Tollheiten schnurren diese winzigen Flügelwesen? Ach, welch eine Revolution würde das hervorbringen, wenn man sich vor den Fliegen an der Wand schämen müsste. Oh, wie würden da die Fliegenklatschen in Gang kommen? Wie den Vogel Dudu würde man euch ausrotten, ihr Armen, und höchstens ein paar in Uniformen stecken und als Regierungsbeamte besolden. Schrecklich, ich breche ab. Viertel nach drei. Oh, was für Reisegedanken dieser sich aufhellende Himmel schon wieder in mir weckt. Oh, Wetter, da gebe ich nicht acht und meine Fliege schlüpft hinaus. Oh. Und hat sie, was sie haben wollte, Freiheit. Aber ach, heute Abend keinen warmen Ofen mehr und keine Zuckerdose, auf deren Rand sie umherspazieren kann. In den Rinnstein der Sperlingskasse fließen weder Milch noch Honig. Verflucht sei die Freiheit. Amen. Oh, Wetter, was ist das für ein Lärm unten in der Sperlingskasse? Ach, ein Hundefuhrwerk ist in einen Viktualienkeller hinabgepoltert. Und ich? Der Karikaturenzeichner Ulrich Strobel sitze hier und schmiere Unsinn zusammen. Hol der Henker auch die Chronik der Sperlingskasse. Wie traurig hat dieser Tag geendet. Herr Wacholder, sagte Frau Anna Werner, als sie um 9 Uhr abends an meine Tür klopfte, das Kind der Tänzerin stirbt diese Nacht. Der Dr. Erhard hat's gesagt. Ist's nicht schrecklich, dass die Mutter in dem Augenblick tanzen muss? Sie haben ihr nicht erlaubt, diesen Abend wegzubleiben. Es ist heute der Geburtstag der Königin. Sie müsse tanzen. Arme, unglückliche Mutter. Ein hübscher, leichtsinniger Schmetterling gaukeltest du, bis die Verführung kam und siegte. Verlassen, verspottet, suchtest du dein Glück nur noch in den Augen deines Kindes. Und nun nimmt dir der Tod auch das. Anna und der Doktor sitzen am Bettchen des Kindes. Eine verdeckte Lampe wirft trübes Licht über das kleine Zimmer. Hier und da auf den Stühlen fantastischer Putz, Masken, seidene Tücher. Sie muss sich beeilen. Unter Blumenkränzen sich verneigend steht jetzt im Theater die Primadonna, von Beifall umrauscht. Der König, die Königin, das Publikum haben sich erhoben. Der schwere, goldbesternte Vorhang rollt langsam nieder. Die kleine Choristin, wie aus einem wilden Traume zu noch wilderer Wirklichkeit erwachend, stürzt mit dem Schrei mein Kind fort. Wir in der Dachstube sehen und hören das alles nicht. Aber jeder kürzer werdende Atemzug des sterbenden Kindes sagt uns, was dort in dem musik- und lichterfüllten Opernhaus am anderen Ende der Stadt geschieht. Doch horch, ein Wagen rasselt heran. Hält. Es war Zeit. Alfred! Alfred, mein Kind! Das schwarze Lockenhaupt mit den roten Rändern und den Glasdiamanten sinkt auf das ärmliche Kissen. Mit den kleinen, fieberheißen Händen tastet das Kind nach den schimmernden Steinen. Jetzt läuft ein Schauer über den gequälten Körper. Vorbei. Der Mond kommt über die Dächer herauf und vermischt sein bleiches Licht mit dem Schein meiner Lampe. Ich sitze an meinem Schreibtisch, den Kopf in die Hände gestützt und starre auf diese Blätter meiner Chronik. Habe ich noch etwas zu erzählen? Es war eines Maitages vor nunmehr vielen Jahren, da war der Frühling gekommen in seiner ganzen Pracht. Mit jungem Grün und nestbauenden Schwalben und mit einer Hochzeit in der alten, dunklen Sperlingsgasse. Die Sonne schien strahlend auf die junge Braut, deren Herz an meiner Brust gar heftig pochte. Die kleine Kirche war feierlich heilig mit dem lichterglänzenden Altar. Die Orgel brauste. Und die Jungfrau Elise Johanna Ralf und Herr Gustav Theodor Berg wurden durch ein ganz leises und ein kräftiges Ja auf eine verfängliche Frage Mann und Frau. Wenn die alten Chronikenschreiber ihr Werk beendet hatten, hefteten sie noch einige weiße Bogen hinten an, damit der künftige Besitzer die wenigen Ereignisse, welche vor dem Untergang der Welt noch geschehen würden, nachtragen könne. Das nachzuahmen habe ich nicht im Sinn. Diese Erde wird sich noch lange drehen. In dieser engen Gasse wird noch so manches Kind geboren werden und manche Leiche wird man hinaustragen. Unter den Letzteren vielleicht in nicht langer Zeit auch den, welchen sie Johannes Wacholder nannten. Doch eines habe ich noch aufzuzeichnen. Meinen Abschied von Ulrich Strobel, dem Karikaturenzeichner. der eines Vormittags im April in meine Stube trat und mir ohne Umschweife sagte, dass unsere Nachbarschaft vorbei sei. Ich komme, um Ihnen Lebewohl zu sagen, Verehrtester. Was? Sie wollen fort? Was fällt Ihnen ein? Kann Deutschland nicht finden, rutsch allweil drauf rum. Es ist nicht anders. Hm. Haben Sie einen Gruß an die weite Welt zu bestellen? Dann heraus damit. Wo wollen Sie denn hin? Vielleicht sollte ich mir das Völkergewühl im Orient ein wenig ansehen und das Bemühen belächeln, einen neu eintretenden Faktor der Menschheitsentwicklung mit Kriegsschiffen und Lancaster-Kanonen aufhalten zu wollen. Ich will Ihnen sagen, wo ich in der Tat hingehe, nicht wohin ich gehen könnte. In diesem Haus wohnt der Schuhmacher Burger. Ein Mann, dem Sie eine ganze Passionsgeschichte vom Gesicht ablesen können. In einer Stunde führt ihn die Eisenbahn mit seiner Familie nach der Hafenstadt, von wo sie ein Schiff nach der neuen Heimat bringen wird. Nach dem jungen Amerika. Und ich will diese Leute begleiten. Lassen Sie uns Abschied nehmen, Freund Wacholder. Sie wollen wirklich mit fort? Über den Ozean? Ja. Leben Sie wohl, Herr Nachbar. Und grüßen Sie mir Ihre Chronik der Sperlingsgasse. Meine Lampe flackert und ist dem Erlöschen nahe. Draußen ist es dunkel und still. Sterne flimmern am Himmel. Kein Wind. Von der Sophienkirche schlägt's jetzt. Seid gegrüßt, alle ihr Herzen bei Tag und Nacht. Sei gegrüßt, du träumendes Vaterland. Gegrüßt, du kleine, enge, dunkle Gasse. Wir brachten das Hörspiel »Die Chronik der Sperlingsgasse« von Karl Richard Schon. Es sprachen Wilhelm Borchert, Joachim Kemmer, Susanne Lisser, Gisela Fritsch, Lothar Dietrich, Haki Panschak, Eva Andres, Margarete Schön, Eva Mannhardt und viele andere. Musik Peter Schiermann, Regie Siegfried Niemann. Sie hörten eine Produktion des Senderfreies Berlin aus dem Jahre 1970.